Sieh, ich steh vor deiner Tür, klopfe, klopfe an. Hörst du es, so öffne mir, dass ich eingehen kann. Selig machen will ich dich, selig für und für. Arme Seele, liebst du mich, öffne mir die Tür. Kennst du dieses Klopfen nicht, leise, sanft und fein? Und die Stimme, die da spricht, ruft, oh, lass mich ein. Selig machen will ich dich, selig für und für. Arme Seele, liebst du mich, öffne mir die Tür. Ich, dein Heiland, bin es ja, der aus großer Huld durch die Lieb auf Golgatha tilgte deine Schuld. Selig machen will ich dich, selig für und für. Arme Seele, liebst du mich, öffne mir die Tür. Halten werde mit dir einst das Abendmahl, und du hältst es auch mit mir dort im Himmelssaal. Selig machen will ich dich, selig für und für. Arme Seele, liebst du mich,